Viertakt. Im Viertakt soll es klingen. Dreiklang, Dimensionen, so taktvoll. Lichtspiel, Impressionen, so farbvoll. Farbton, Halbton und Synchron. Dazu schwingen Dreiklang, Dimensionen, so taktvoll. Lichtspiel, Impressionen, so farbvoll. Wohlklang, Illusionen, die um uns herum tanzen. Dreiklang, Dimensionen, taktvoll. Lichtspiel, Impressionen, so farbvoll. Klänge für Millionen, überwinden die Distanzen. Dreiklang, Dimensionen, taktvoll. Lichtspiel, Impressionen, so farbvoll. Dreiklang, Dimensionen, so taktvoll. Lichtspiel, Impressionen, so farbvoll. Dreiklang,